Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Dresden, 20. April 1787. Deine Geduld ist sehr zu bewundern, wenn du bei solchem Wetter in Tarant aushältst. Mich verlangt sehr zu wissen, ob du arbeiten kannst und wie dir dein Aufenthalt jetzt gefällt. Deine erste Post kam uns über den Hals, ehe wir für irgendetwas gesorgt hatten. Mit diesem erhältst du das Verlangte. Auf den Sonnabend soll ich die Liaison dangereuse bekommen. Am Mittwoch aß ich zu Mittag bei dem Grafen Lippe mit Naumann. Abends waren sie bei uns, auch Naumann und mein Freiberger Vetter Zeisig kam dazu. Huber scheint sehr gut bei ihm zu stehen. Du hättest sehen sollen, wie er ihn bei Tische streichelte. Die Gräfin Brühl hat die Weiber einladen lassen. Wir wollen hinaus, sobald du Lust hast, nach deiner Zurückkunft. Ich habe Naumann wegen einer Oper vorläufig sondiert. Er scheint große Lust zu haben. Vielleicht wäre in Berlin eine Aufführung zu bewirken, wie man sie wünschen könnte. Auch denke ich mir die Schwierigkeit so groß nicht, wenn der Dichter nicht zu übermäßige Dekorationskosten veranlasst. Muss denn die Oper gerade Puppenspiel sein? Kann man nicht Pracht genug in die Musik legen? Gestern war ich mit Huber ein paar Stunden bei Sala, Englisch Bier zu trinken. Wir sprachen anfangs viel von Illuminaten und geheimen Gesellschaften und endigten mit unserer eigenen werten Person und mit der deinigen. Ich hatte viel für euch beide auf dem Herzen. Mit Huber bin ich ziemlich fertig, mache, dass wir auch bald ein paar Flaschen Englischbier zusammentrinken. Lebe wohl, ich will deinen Brief nicht abwarten, damit dieser gleich mit dem Boten fortkommt. Im Konsistorio. K.